Erster, wer ist dieser Mann, der in roten Kleidern aus Edom kommt und mit großer Kraft stolz einherschreitet? Ich bin es, der Gerechtigkeit verspricht und die Macht hat, Menschen zu retten. Zweiter, warum ist deine Kleidung so rot gefärbt, als hättest du Weintrauben in einer Kelter mit den Füßen zertreten? Dritter, ich habe die Kelter allein getreten, weil mir niemand von den anderen Völkern geholfen hat. In meinem Zorn habe ich sie zertreten, so dass ihr Blut an meine Kleider spritzte und alles schmutzig wurde. Vierter, ich hatte diesen Tag der Rache schon lange geplant, und nun war die Zeit gekommen, mein Volk endlich zu befreien. Fünfter, ich sah mich um, aber es gab niemanden, der mich unterstützte, weshalb ich allein mit meiner eigenen Kraft und meinem Zorn handelte. Sechster, deshalb habe ich die Völker in meiner Wut zertreten und sie vernichtet, bis ihr Blut auf die Erde floss. Siebter, ich möchte die große Güte des Herrn loben, weil er dem Haus Israel so viel Barmherzigkeit und Liebe gezeigt hat. Achter, er sagte, dass sie sein treues Volk seien, das ihn nicht belügen würde, und deshalb wurde er ihr Retter. Neunter, wenn sie litten, fühlte er mit ihnen, und er schickte einen Engel, um sie aus Liebe und Mitleid zu befreien. Zehnter, da sie aber ungehorsam waren und seinen Heiligen Geist traurig machten, wurde er ihr Feind und kämpfte gegen sie. Elfter, dann erinnerte sich das Volk an die alte Zeit mit Mose und fragte, wo der Gott sei, der sie damals sicher durch das Meer rettete. Zwölfter, er begleitete Mose mit seiner großen Macht und teilte das Wasser vor ihnen, damit sein Name für immer berühmt bleibt. Dreizehnter, er führte sie sicher durch die tiefen Fluten, so dass sie wie Pferde in der Steppe vorankamen, ohne jemals zu stolpern. Vierzehnter, so wie Vieh friedlich in ein Tal hinabsteigt, gab der Geist des Herrn seinem Volk Ruhe und leitete sie zu seinem Ruhm. Fünfzehnte, schau doch vom Himmel herab auf uns, denn wir fragen uns, wo dein Eifer und deine große Kraft geblieben sind. Sechzehnter, du bist doch unser Vater, auch wenn Abraham oder Israel uns nicht kennen, denn dein Name ist seit ewigen Zeiten unser Erlöser. Siebzehnter, warum lässt du uns von deinen Wegen abirren, Herr, und warum wird unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Achtzehnter, nur für kurze Zeit besaß dein heiliges Volk das Land, bevor unsere Feinde kamen und dein Heiligtum grausam zertraten. Neunzehnter, wir fühlen uns wie Menschen, über die du nie geherrscht hast, deshalb wünschen wir uns, dass du den Himmel zerreißt und zu uns herabkommst.